verbessert an Menschen mit Islam, nicht nur mit dem Glück in der Welt, sondern wir haben die Sache, was ich da gerade gesagt habe, die Sache, die Sache, die Sache, die Sache, die Sache, die Sache, die Sache, die Sache, die Sache, die خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.